Hallo, hallo, hallo und a beautiful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Now verse 26 says this. In Vers 26 steht folgendes. Brothers and sisters, consider who you were when God called you to salvation. Brüder und Schwestern, denkt daran, wer ihr wart, als Gott euch zum Heil berufen hat. Not many of you were wise scholars by human standards. Nicht viele von euch waren nach menschlichen Maßstäben kluge Gelehrte. Nor were many of you in positions of power. Und auch nicht viele von euch hatten einflussreiche Positionen inne. Why is Paul saying this? Warum sagt Paulus das? It's almost like he's going back into the past and people are reminding them of their past. Es klingt fast so, als würde er in die Vergangenheit zurückgehen und die Menschen an ihre Vergangenheit erinnern. I mean, he tells them that the past is gone. Er sagt ihnen ja, dass die Vergangenheit vorbei ist. In 2 Corinthians 5 he says you are a new creation, the past is all gone. In 2. Korinther 5 sagt er, ihr seid eine neue Schöpfung, die Vergangenheit ist vorbei. And now he reminds him of the past. Hier aber erinnert er sie an die Vergangenheit. Why does he do this? Warum tut er das? Well, remember the context. Denk an den Kontext. Obviously, the church in Corinth. Offensichtlich handelt es sich um die Gemeinde in Korinth. And we saw this before in the context. Das haben wir schon im Zusammenhang gesehen. Remember, the chapter 1 is all one context. Erinnere dich, dass Kapitel 1 einen Zusammenhang darstellt. They slipped away from the simplicity of the gospel of Jesus Christ. Sie sind von der Einfachheit des Evangeliums von Jesus Christus into a lot of different human areas. In viele verschiedene menschliche Bereiche abgeglitten. Remember, they said, I'm of Paul, no, I'm of Kephas. Erinnere dich, sie sagten, ich gehöre zu Paulus, nein, ich gehöre zu Kephas. I'm of Apollos. Ich gehöre zu Apollos. Remember, they had all this division. Weißt du noch, sie hatten all diese Spaltungen. So Paul is bringing their attention back to Jesus Christ alone. Also lenkt Paulus ihre Aufmerksamkeit wieder allein auf Jesus Christus. In that context, he's telling them. In diesem Zusammenhang sagt er ihnen, that all what you are doing is a human cleverness, but this is not God's wisdom. Dass alles, was sie tun, menschliche Klugheit ist und nicht Gottes Weisheit. Because obviously when he preached the gospel, denn als er das Evangelium predigte, when he preached the gospel first to that church, als er dieser Gemeinde das Evangelium zum ersten Mal verkündete, they obviously accepted the simplicity of the gospel. Nahmen sie offensichtlich die Einfachheit des Evangeliums an. And now they've moved away from that simplicity. Und jetzt haben sie sich von dieser Einfachheit entfernt. So he had to remind them and bring them back into focus. Also musste er sie daran erinnern und den Fokus wieder darauf lenken. So he was not telling them to go back into the past and look how they are not really anything. Er sagte ihnen also nicht, dass sie in die Vergangenheit zurückgehen und sehen sollten, dass sie nicht wirklich etwas sind. No, it's because they moved from the right path. Nein, weil sie vom richtigen Weg abgekommen sind. He had to remind them by telling them, look where you were when you first got saved. Musste er sie daran erinnern, indem er ihnen sagte, schaut, wo ihr wart, bevor ihr gerettet wurdet. Because he literally says, when you first were called to salvation. Denn er sagt wörtlich, als ihr erstmals zur Rettung berufen wurdet. And then he says, you are not clever people, you did not have any position of power. Und dann sagt er, ihr wart keine klugen Leute, ihr hattet keine einflussreiche Positionen. Why do you now try to walk in this way of human wisdom? Warum versucht ihr jetzt auf diesem Weg der menschlichen Weisheit zu wandeln? Keep your focus on the simplicity of the gospel. Konzentriert euch auf die Einfachheit des Evangeliums. He says something that the Passion makes very beautiful. Er sagt etwas, das die Passion sehr schön ausdrückt. Not many of you were considered the elite when you answered God's call. Nicht viele von euch zählten zu der Elite, als ihr dem Ruf Gottes gefolgt seid. Look, if you read this whole context, wenn du den ganzen Kontext betrachtest, you will see that it's all against division. Wirst du sehen, dass er sich gegen Spaltung richtet? And it's against the division between clever and not so clever. Gegen die Trennung zwischen klug und nicht so klug. It's against the division of the powerful in this world and the not so powerful. Er ist gegen die Trennung zwischen den Mächtigen in dieser Welt und den weniger Mächtigen. My dear friend. Mein lieber Freund. It makes me so, so, so sad. Es macht mich so sehr traurig. When I see all this division within the Church of Jesus Christ. Wenn ich all diese Spaltungen innerhalb der Gemeinde Jesu Christi sehe. You know, the Church of Jesus Christ is one body and we cannot make divisions. Die Gemeinde Jesu Christi ist ein Leib und wir können sie nicht spalten. And yet it is so common that the ones with a special status, they have a very special place. Und doch ist es so üblich, dass diejenigen, die einen besonderen Status haben, einen ganz besonderen Platz einnehmen. You know, I heard of a very, very world-famous church recently. Vor kurzem habe ich von einer weltweit bekannten Gemeinde gehört, that in certain places in America, die an bestimmten Orten in Amerika, because this church has different church buildings in several big towns. Diese Gemeinde hat verschiedene Gemeindehäuser in mehreren großen Städten. And a lot of famous people go to the church. Und viele berühmte Leute gehen in die Gemeinde. And they have special seats specially separated for these famous people. Und diese Gemeinde hat besondere, nur für diese berühmten Leute reservierte Sitzplätze. This is so against everything that the gospel teaches. Das widerspricht allem, was das Evangelium lehrt. Paul is telling them, remember, you were all very simple people and yet you've all been impacted by the gospel. Paulus sagt ihnen, denkt daran, dass ihr alle sehr einfache Leute wart und trotzdem seid ihr alle vom Evangelium beeinflusst worden. You see, in Christ we become one. In Christus werden wir eins. In Christ, whether you were very, very educated or uneducated, in Christus, ob ihr sehr gebildet oder ungebildet wart, it makes no more difference. Macht es keinen Unterschied mehr. Because the wisdom of God is what we live by. Denn die Weisheit Gottes ist das, wonach wir leben. The power of God is what we live by. Die Kraft Gottes ist es, aus der wir leben. We don't live by human wisdom, by human power and by human intelligence. Wir leben nicht nach menschlicher Klugheit, aus menschlicher Kraft und mit menschlicher Intelligenz. How the church needs to go back to the simplicity. Die Gemeinde muss zur Einfachheit zurückkehren. How we need to remind ourselves every day. Wir müssen uns jeden Tag daran erinnern. If you remove the simplicity of the cross out of our lives, there's not much left. Wenn wir die Einfachheit des Kreuzes aus unserem Leben entfernen, bleibt nicht viel übrig. We need this focus. Wir brauchen diesen Fokus. Always remember. Erinnere dich immer daran. That without the cross, we are nothing. Ohne das Kreuz sind wir alle nichts. It's all in what Jesus did, not in what we did. Es geht nur darum, was Jesus getan hat und nicht darum, was wir getan haben. I'll see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.